Akt 1, Szene 3. Kommissar Gandolf setzt sich wieder. Also, Erich hat eine Freundin. Na ja, ich glaube. Letzte Woche habe ich einen Brief gefunden. Haben Sie ihn gelesen? Ja, ich bin neugierig. Ich konnte nicht anders. Der Brief ist von einer gewissen Annegret. Hat Erich von ihr erzählt? Nein, und er weiß auch nicht, dass ich den Brief gelesen habe. Verstehen Sie? Ja, natürlich verstehe ich das. Wissen Sie, ob Annegret in Frankfurt lebt? Nein, ich glaube nicht. Sie sagt, dass sie Erich sehen will, dass er ihr fehlt, dass sie ihn liebt. Hat Erich heute Morgen seine Schulbücher eingepackt? Ja, wie jeden Morgen. Also, Kommissar Gandolf steht auf. Gehen Sie nach Hause. Schauen Sie nach, ob Erich Kleider mitgenommen hat. Vielleicht wollte er Annegret besuchen. Ich behalte dieses Foto. Und später komme ich zu Ihnen, um Spuren zu suchen. Einverstanden? Frau Schneider steht auf. Kommissar Gandolf begleitet sie zur Tür. Machen Sie sich vor allem keine Sorgen. Wir werden Erich bald wiederfinden. Bis gleich.